Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Ausführliche Gespräche mit Menschen, die was wissen. Bisherige Episoden, Kontakt zum Team und alles weitere auf omegataupodcast.net. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Das ist mal wieder eine Episode hier, wo es um Eisenbahn geht. Konkret geht es um Gleisbau. Es ist die erste von zwei Folgen zum Thema Gleisbau. In dieser Episode geht es um Gleisbaugrundlagen und die prinzipielle Funktionsweise von diesen automatischen oder semiautomatischen Gleisbaumaschinen, die ihr ja vielleicht auf den Gleisen schon mal gesehen habt, diese langen gelben Züge, wo vorne das alte Gleis reingeht und hinten ein komplett neues verlegtes Gleis rauskommt. Zu dem Zweck war ich bei Plasser und Theurer im Schulungszentrum in Bingen. Plasser und Theurer stellt diese Maschinen her. Und ich habe mich dort unterhalten mit Antonio Intini, der ist Leiter des Schulungszentrums. Und wir haben uns ja ausführlich 2,5 Stunden lang über Gleisbau und die Gleisbaumaschinen von Plasser und Theurer unterhalten. In der nächsten Episode geht es dann um eine konkrete Gleisbaubaustelle. Da war ich mit Leonhard Weiß, Baufirma aus Göppingen, auf einer Baustelle im Schwarzwald und habe mir das Ganze in der Praxis angeguckt. Ich habe mich entschieden, das in 2 Episoden aufzuteilen, weil es sonst über 4 Stunden geworden wäre und das ist dann doch zu lang. Lange Episoden sind ja schon okay, aber 4 Stunden ist zu viel. Naja, insofern werde ich die nächste Episode dann auch gleich in den nächsten Tagen veröffentlichen, in den ersten Dezembertagen. Wie auch immer. Ich wünsche euch viel Spaß. Wie immer stellt sich unser Gast Antonio Intini zunächst mal vor. Ja, freut mich, dass Sie hier sind. Mein Name ist Antonio Intini. Ich bin beschäftigt bei der Deutschen Plasser Bahnbau Maschinen GmbH und in der Funktion des Ausbildungsleiters bzw. Leiter des Schulungszentrums der Deutschen Plasser hier im schönen Bingen am Rhein. Diese Funktion, die habe ich seit dem 1.7.2014 inne. Bin aber schon seit April 2010 bin ich hier im Unternehmen beschäftigt als Trainer im Ausbildungszentrum. Und durch einen Personalwechsel bin ich jetzt halt, wie gesagt, ganz aktuell in die Funktion des Leiters eingestiegen hier in Bingen. Zu meiner Vorgeschichte, zu meiner Vorbildung vielleicht ein klein wenig. Ja, genau. Ich habe bei der Deutschen Bahn 1985 meine Lehre angefangen als Tiefbaufacharbeiter Gleisbauer. Und war eigentlich bis 2009 bei der Deutschen Bahn beschäftigt, habe da dementsprechend einige diverse Lehrgänge gemacht zu Werkmeisterausbildung, Industriemeisterausbildung und irgendwann dann auch nochmal ein Fernstudium, allerdings dann im betriebswirtschaftlichen Teil, den habe ich absolviert. Und zuletzt war ich bei der Deutschen Bahn, wie gesagt, bis 2009 beschäftigt, dort als Oberbauleiter für die Deutsche Bahn Gleisbau GmbH. Die hat sich jetzt umfirmiert, ist die Deutsche Bahnbaugruppe. Eine 100%ige Tochter der Deutschen Bahn AG, die sich dann um den Oberbau kümmert. Das heißt also Umbaumaßnahmen, Instandhaltungsmaßnahmen und dergleichen. Das gehörte zu meinem Kernaufgabenbereich und wie gesagt seit 2010 dann hier bei der Deutschen Plasser beschäftigt. Das heißt, Sie sind sozusagen vom Nutzer der großen gelben Maschine zum Hersteller der großen gelben Maschine. Ganz genau so ist das, richtig, ganz genau, weil wir, so ist das eigentlich, die meisten Bahnbauunternehmen, die sich mit dem Oberbau, Gleisbau beschäftigen, das sind tatsächlich die Betreiber der Maschinen aus dem Hause Plasser und Theurer, die dann verwenden und zu denen gehörte ich das und das haben sie sehr richtig erkannt. Ja. Damit haben wir auch schon die Plasser und Theurer ein bisschen eingeführt. Deutsche Plasser ist die deutsche Tochter. Genau, so kann man das sagen. Das heißt also, Plasser und Theurer ist ein weltweit agierendes Unternehmen, wirklich auf der ganzen Welt vertreten. Und wir als die Deutsche Plasser Bahnbaumaschinen GmbH, wir sind eine von den sogenannten Partnerfirmen weltweit, die es dann gibt, die sich dann zum Beispiel für diese Länder, wir zum Beispiel hier in Deutschland, in den Niederlanden, komplette Benelux-Länder, in der Schweiz und in Polen, das gehört zu unserem Einzugsgebiet. Und da stellen wir die Ersatzteilversorgung und den Service der Kunden für die hier in diesen Ländern ausgelieferten Maschinen. So gibt es zum Beispiel dann in vielen anderen Ländern, in europäischen Ländern, aber auch in Überseeländern und so weiter, gibt es dann auch Partnerfirmen, die sich dann dementsprechend für diesen Markt dann kümmern. Ja. Ganz genau. Und Plasser und Theurer an sich ist eine österreichische Firma. So ganz genau, die ist ansässig in Linz, in Linz an der Donau und Die ist eine österreichische Firma, die es seit 1953 dann entsprechend gibt. Okay. Gegründet von dem Herrn Dr. Theurer und von dem Herrn Plasser seinerzeit. Okay. Und die, die sind schon irgendwie so deutlich Marktführer, oder? Also wenn man so auf dem Gleis rumguckt, ich meine auch schon mal Maschinen von anderen Herstellern gesehen zu haben, aber das ist eher selten. Also es gibt, weiß nicht, wie groß ist da die Marktdurchdringung? Genau kann ich Ihnen nichts sagen, aber ich unterstelle mal, zumindest für den europäischen Markt, für den asiatischen Markt, für den afrikanischen Markt und so weiter, da sind wir tatsächlich Weltmarktführer oder allgemein sind wir Weltmarktführer. Und geschätzt haben wir einen Marktanteil in den Bahnbaumaschinen von 80-85%. Das ist meine persönliche Einschätzung. Ja. Also wir sind da tatsächlich Weltmarktführer. Ja. Okay. Gut, und wir wollen uns heute mit Gleisbau beschäftigen. Wir fangen an beim Gleis, gehen dann über den Bau und dann zu den Maschinen, wobei sich das natürlich nicht immer so genau trennen lässt. Ich habe in der Vorbereitung natürlich wie üblich die Wikipedia und andere Seiten ein bisschen mir angeguckt und als Startpunkt ist mir der Begriff der Breitfußschiene, glaube ich, eingefallen. Also sprich, oder fangen wir vielleicht noch einen Schritt weiter vorne an. Es gibt Schienen und Gleis und Gleisbett. Genau. Wollen wir die Begriffe vielleicht kurz einführen? Also wir sprechen vom Bahnkörper allgemein. Das heißt also, wir können eigentlich grober anfangen und sagen, wir haben einen Bahnkörper. Mhm. Dieser Bahnkörper, der unterteilt sich auch nochmal in den sogenannten Oberbau. Mhm. Und den kann man ganz klassischerweise einteilen in Oberbau, in Schiene, Schwelle, Befestigungsmittel. Das heißt also die Befestigung zwischen Schwelle und Schiene. Ja. Und natürlich den Schotter. Das ist dann dementsprechend tatsächlich der Oberbau. Und zum Unterbau, was dann auch dementsprechend das Ganze den Bahnkörper darstellt, da gehört dann alles, was da drunter ist. Das heißt sozusagen eine Planumschutzschicht zum Beispiel oder eine Frostschutzschicht, das Erdplanum, was da drunter ist, die Entwässerung, die man für den Bahnkörper braucht, der Randweg zum Beispiel, all das, das ist dann dementsprechend der Bahnkörper. Okay. Und weil Sie jetzt gerade die Breitfußschiene angesprochen haben, das ist richtig, wir sprechen von der Breitfußschiene. Dieser Name ist mal etabliert worden. Man liest dann vielleicht auch von der Vignol-Schiene. Das ist eigentlich das Gleiche, ist die Breitfußschiene, die dann irgendwann mal eingeführt worden ist, entwickelt worden ist. Und ganz vereinfacht, ich mache das immer so bei meinen Kursteilnehmern, ich vergleiche das mit einem Doppel-T-Träger. Das heißt also, man kann sich einen Doppel-T-Träger vorstellen und der ist in der Lage, tatsächlich am besten die Kräfte aufzunehmen. Und was diese Breitfußschiene, der große Vorteil ist natürlich neben der Kraftaufnahme, die dementsprechende Kippsicherheit. Das heißt also, wir dürfen natürlich nicht, wenn der Zug jetzt in dem Gleis fährt, darf die Schiene nicht kippen. Dazu dient einmal natürlich das größere Kippmoment durch diesen breiten Fuß und die Schienenbefestigungsmittel zur Schwelle. Okay. Die sind dann auch zumindest mal deutschlandweit standardisiert, denke ich mal. Eigentlich weltweit. Also das heißt, wir sprechen von der UIC zum Beispiel. Und die UIC ist eine internationale Vereinigung, die natürlich versucht, einen internationalen Standard im Oberbau zu haben. Und da gehört zum Beispiel auch eine bekannte UIC-Schiene, eine von einigen UIC-Schienen, die UIC 60 ist eigentlich ein Begriff und die ist weltweit vertreten, diese UIC 60-Schiene. Das heißt, wir haben eine Fußbreite von 150 mm. Und eine Schienenhöhe von 172 mm. Das ist eigentlich der Standard der UIC 60-Schiene. Okay, und oben dann der Kopf. Schienenkopf, ganz genau. Der hat dann eine Breite von 72 mm. Das ist dann eine Neuschiene der Form UIC 60. Es gibt natürlich auch damals, das heißt also damals bedeutet vor 50, 60 oder sogar fast vor 100 Jahren verschiedene Schienenformen, also wenn man sich ältere Literaturen ansieht, dann sieht man, dass man, was die Schiene betrifft, viele, viele Formen versucht hat. Wie zum Beispiel die Bauchschiene, die Fischbauchschiene, die es da gibt. Die hatten sie auch auf Wikipedia, beziehungsweise findet man die. Ja. Da hat man verschiedene Formen versucht und da kam man dann irgendwann tatsächlich auf diese Breitfußschiene, die dann tatsächlich Standard ist. Aber zu den Länderbauformen, das heißt also früher in Deutschland zum Beispiel, gab es so, dass jedes Land, Bundesland damals oder Preußen und so weiter, ihre eigene Schienenform favorisiert hat. Und das wollte man natürlich nicht. Man wollte einen allgemeinen Standard haben, damit tatsächlich der Oberbau homogen dann übereinander geht. Und von daher ist man dazu gegangen, vor vielen Jahren gab es in Deutschland eigentlich nur dreigängige Schienenformen. Die sogenannte S49-Schiene, die sogenannte S54-Schiene und halt die UIC 60-Schiene. Wobei das sicherlich interessant ist zu wissen, was bedeutet die 49, was bedeutet die 54 oder was bedeutet die 60. Das ist tatsächlich das Metergewicht der Schiene in Kilogramm. Das heißt also, die S49-Schiene, die hat eine Schienenfußbreite von 125 mm und die wiegt dann dementsprechend 49 Kilo pro Meter. Mhm. Die 54 hat auch eine Schienenfußbreite von 125 mm und wiegt 54 Kilo pro Meter. Sind die alle dann aus dem gleichen Material typischerweise? Ja, vom Grundsatz her ist das alles hochwertiges Stahl, aber es gibt natürlich verschiedene Festigkeitsklassen. Mit der Zeit hat man natürlich den Schienenstahl erheblich verbessert. Man hat da auch viel rumexperimentiert. Man wusste natürlich, man möchte eine verschleißarme Schiene haben. Und wo ist der Verschleiß bei der Schiene? Natürlich im Schienenkopf. Ja. Da wird sie dann dementsprechend befahren von dem Schienenfahrzeug. Und da hat man dann viel experimentiert mit hochlegierten Schienen in dem Bereich des Schienenkopfs zum Beispiel. Und abhängig natürlich von der Belastung des Oberbaus. Die Belastung bedeutet einmal die Geschwindigkeit, womit das Gleis befahren wird. Und natürlich auch dementsprechend die Tonnage, womit das gefahren wird. Davon hängt es dann ab, welche Schienenform zum einen man einbaut und natürlich die Schienengüte, die man dementsprechend einbaut. Das heißt, ein Schnellfahrgleis, wo die ICEs von Köln nach Frankfurt mit 300 fahren, ist zwar die gleiche Form, aber ein anderes Material, eine andere Festigkeit wie so ein Regionalbahngleis hier in Bingen. Wir sind übrigens hier am Bahnhof. Richtig. Das Schulungszentrum ist im Bingener Bahnhof. Wenn mal ein Zug vorbeifährt im Hintergrund, wird man hören. Genau so ist es. Richtig. Okay. Wenn wir gerade schon bei den Unterschieden von Schnellfahrgleisen und normalen Gleisen sind, also mir fallen zumindest mal drei verschiedene Gleisbettbauarten oder Schwellenformen auf. Es gibt das klassische Stahlschiene Holzschwelle, es gibt die und Kiesbett, es gibt Stahlschiene, Betonschwelle und Kiesbett und es gibt wie immer Stahlschiene, Betonschwelle, beziehungsweise gar keine Schwelle mehr, sondern alles einfach auf einer flachen Betonplatte. Feste Fahrbahn. Ja, Neu-Ulmer Bahnhof. Man spricht da von der festen Fahrbahn, ganz genau. Dazu muss man wissen, die erste Eisenbahn in Deutschland ist gefahren 1835. Das heißt also, damals schon von 1835 hat man es natürlich den Oberbau immer weiterentwickelt, aber die Oberbauform war immer gleich. Das heißt also, man hat immer die Schiene verwendet, man hat immer eine Schwellensorte verwendet, in der Regel damals Holz hat man verwendet und man hat Schotter verwendet, vom Kleineisen da mal ganz abgesehen. Das ist eigentlich der Standard. Irgendwann in den 70er Jahren hat man dann angefangen und hat natürlich gesehen oder andersrum, schon in den 50er Jahren war man dann seinerzeit technisch in der Lage, mit den Lokomotiven Geschwindigkeit zu erreichen von über 300 km/h. Mhm. Dann hat man natürlich festgestellt, dass der Oberbau, der damalige Standard des Oberbaus, diese hohen Geschwindigkeiten von 300 km/h tatsächlich nicht gewachsen war. Das heißt also, die dynamischen Belastungen, die dynamischen Kräfte, die bei hohen Geschwindigkeiten dann auch dementsprechend auftreten, dem war der Oberbau nicht mehr gewachsen. Das heißt also, zu der Zeit, Mitte der 50er Jahre, zu Beginn der 50er Jahre, gab es eigentlich eine sogenannte Goldgräberstimmung. Man wollte natürlich jetzt diese technische Innovation, die man hatte, diese Hochgeschwindigkeit, die Möglichkeit der Hochgeschwindigkeit ausnutzen. Das heißt also, man musste jetzt den Oberbau auch erheblich verbessern. Ja. Da hat man ganz schnell festgestellt und hat gesagt, was gehört zu einem Oberbau, der dementsprechend in der Lage ist, ohne sich großartig zu verformen, diese hohen Geschwindigkeiten aufzunehmen. Der Oberbau muss schwer sein, der Oberbau muss stabil sein, der muss in seiner Lagestabilität sehr robust liegen. Das heißt, er darf sich nicht verschieben, er darf sich nicht verformen. Das heißt also, da kam auch die Einführung der Betonschwelle im Großen und Ganzen, Mitte der 50er Jahre. Doch schon. Ja, doch schon, tatsächlich. Vorher hat man auch schon mit Findlingen, da gibt es dann ganz alte Oberbauarten, die man zum Beispiel im Eisenbahnmuseum Nürnberg besuchen kann. Da wurden wirklich große Blöcke an Findlinge und darauf wurde dann tatsächlich die Schiene befestigt. Auch da hatte man also schon die Idee gehabt, dass ein Oberbau schwer sein muss und nur wenn er schwer ist, kann er dementsprechend auch die Kräfte aufnehmen. Also da geht es bei der Betonschwelle geht es wirklich tatsächlich vor allem ums Gewicht und nicht um jetzt irgendeine, weiß ich nicht, andere Eigenschaft, Stabilität, hängt ja alles zusammen. Wir haben, genau, es liegt alles zusammen, aber nichtsdestotrotz, wir haben zum Beispiel, oder andersrum, ich fange mal vorne an, wir unterscheiden, auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, wir unterscheiden grundsätzlich von zwei Oberbauarten. Es gibt einmal den Schotteroberbau, unabhängig, welche Schwellenart wir da drin haben. Und es gibt die feste Fahrbahn. Von diesen zwei Oberbauarten sprechen wir jetzt. Und auch heutzutage hat aber dennoch sowohl die Holzschwelle, die Betonschwelle als auch die Stahlschwelle ihre Berechtigung. Mhm. Es gibt auch bei den Stahlschwellen zwei verschiedene Schwellenarten. Die klassische Trogschwelle, die ist auch schon... Stahlschwelle? Stahlschwelle, ganz genau. Nicht Betonschwelle. Stahlschwelle. Also wir haben drei Schwellentypen, Beton, Holz und Stahl. Ah, okay, da war ich gerade irgendwie kurz mal 15 Minuten abwesend. Beton, Holz und Stahlschwelle. Okay, ja. Und bei den Stahlschwellen gibt es auch zwei verschiedene, bei der DB zugelassene, als Regelbauart zugelassene Oberbauformen. Das heißt einmal die Stahltrogschwelle. Mhm. Das ist eine Stahlschwelle, die wirklich wie ein Trog geformt ist, die an der Seite sehr hohe Kappen hat, Seitenkappen hat. Das heißt also, die hat den großen Vorteil, dass sie einen sehr großen Querverschiebewiderstand hat, weil die sich in den Schotterbett dementsprechend verkrallt. Also die ist quasi hohl innen, wenn man so will. Genau, richtig. Ja. Das heißt also, die muss natürlich auch hin unten hin, müsste mit Schotter verfüllt sein und dann liegt die auch relativ lagestabil. Mhm. Der große Vorteil bei dieser Stahltrogschwelle ist der Vorteil, dass sie eine sehr niedrige Einbauhöhe hat. Mhm. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Tunnel, Sie haben einen begrenzten Regellichtraum und können dann dementsprechend natürlich nicht so hoch den Oberbau aufbauen. Ja. Dann wäre eine Betonschwelle, die eigentlich am höchsten aufgebaut ist, relativ ungünstig. Ja. Also da guckt man nach Alternativen und dann fällt zum Beispiel die Stahltrogschwelle ein. Habe ich tatsächlich noch nie bewusst wahrgenommen. Ja. Ist eher selten, oder? Also gerade eben vermutlich in Tunnels. Ich habe letztens noch gehört, dass es knapp 60.000 Schwellen pro Jahr bei der DB verkauft werden. Stahltrogschwellen. Okay. Okay. Also es ist schon eine beachtliche Zahl. Also die findet man allenthalben. Natürlich niemals, weil der Oberbau, wie schon anfangs erwähnt war, relativ leicht ist mit einer Stahltrogschwelle. Mhm. Die Stahltrogschwelle, die wiegt im Schnitt um die 80 Kilo. Und eine Betonschwelle wiegt im Schnitt 300 Kilo. Ah ja, okay. Das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied. Ja. Das heißt also, ich kriege eine Lagestabilität größer, besser hin, wenn ich die dann dementsprechend mit einer Betonschwelle baue. Mhm. Und Betonschwellen sind dann eben vor allem für Schnellfahrgleise zu finden? Ja, bei der DB ist es sehr, sehr gut geregelt, sehr vorbildlich geregelt. Das heißt, es gibt eine sogenannte Richtlinie. Mhm. Die Richtlinie heißt... ich sag's mal 820 und die nennt sich Grundlagen des Oberbaus. Mhm. Das heißt, da steht ganz klar definiert, es gibt dann mannigfaltig Tabellen, wenn man sagt, ich möchte zum Beispiel eine Achslast pro Tag von 10.000 Tonnen haben, 20.000 Tonnen haben. Ich fahre mit einer Geschwindigkeit kleiner 80 km/h, größer 80 km/h, größer 160 km/h und so weiter. Und dann steht auch drin, welche Oberbauform empfehlenswert einzubauen ist oder sogar verpflichtend einzubauen ist. Okay. Und das ist ganz genau richtig. Also je höher mein Gleis belastet wird, sowohl von der Achslast, Tonnage pro Tag, als auch natürlich von der Geschwindigkeit, je höherwertiger muss natürlich mein Gleis dann sein, weil es dementsprechend die auftretenden Kräfte auch besser aufnehmen kann. Wenn ich allerdings ein Nebengleis habe, ein Nebengleis im Bahnhof, wo ich dann sowieso nur vielleicht mit Rangiergeschwindigkeit fahre oder was höchstens mal als Überholgleis genutzt wird, da könnte ich dann zum Beispiel einen günstigeren Oberbau nehmen, einen minderwertigeren Oberbau nehmen. Da kommen vielleicht Holzschwellen zum Tragen, da kommt dann eine andere Schienenform zum Tragen und so weiter. Also Holzschwellen werden auch immer noch neu verbaut. Und Holzschwellen werden nach wie vor neu verbaut, ganz genau. Okay. Und die feste Fahrbahn, was ist da der Vorteil? Also vermutlich noch mehr Stabilität? Genau, die feste Fahrbahn hat den Vorteil, so sagt man zumindest, dass die natürlich mehr Stabilität, also der Unterbau ist komplett aus Beton. Ja. Früher hat man auch mal mit asphaltierten Unterbau dann versucht und dann oben den Oberbau aus Beton. Asphalt, da ist man eigentlich bei der DB ganz von weggekommen. Das heißt also, wenn, dann macht man das alles komplett in Beton bei der festen Fahrbahn. Das heißt also, Sie werden dann keinen Schotter mehr finden, Sie werden keine Schwellen finden, beziehungsweise die Schwellen sind mit der Betonplatte sind die dann vergossen worden. Ja. Mhm. Es gibt aber einen großen Nachteil. Natürlich ist er dann lagestabiler. Das heißt also, der große Vorteil, den man natürlich sich verspricht bei der festen Fahrbahn, ist, dass er lagestabil bleibt. Das heißt, ein Oberbau, ein Schotteroberbau, der dann regelmäßig von Zügen befahren wird, der hat natürlich auch eine gewisse Dynamik. Ja. Die Dynamik des Kraftes und die Dynamik möchte ich natürlich auch auf den Oberbau dann übertragen, dass er elastisch ist. Eine feste Fahrbahn ist definitiv nicht mehr elastisch. Nichtsdestotrotz soll sie natürlich die Schläge des dynamischen Belastung aufnehmen können. Wie kompensiert man das dann tatsächlich bei der festen Fahrbahn? Die Platte ist fest stabil und zwischen dem Schienenfuß und der festen Fahrbahn baut man dann Zwischenlagen ein. Die Zwischenlagen gibt es auch beim Schotteroberbau, aber bei der festen Fahrbahn sind diese sogenannten Zwischenlagen bzw. Elastomere relativ dick, also 20 bis 30 Millimeter, wobei sie bei dem normalen Schotteroberbau tatsächlich maximal 6 Millimeter wären. Das heißt also, natürlich bleiben die dynamischen Belastungen da, aber das große, die große Hoffnung bei der festen Fahrbahn ist natürlich diese Lagestabilität, dass es sich nicht so schnell verformt. Nichtsdestotrotz ist das auch eine Kostenfrage, weil natürlich die feste Fahrbahn in den Herstellungskosten mindestens um ein Vierfaches teurer ist als tatsächlich der Schotteroberbau. Dafür sind sicherlich, ich meine, wir werden nachher natürlich noch jede Menge über Wartung von Gleisen reden. Ein Aspekt auch der Maschinen ist ja diese Stopferei, wo das Schotterbett verdichtet, gestopft wird, das fällt ja da dann weg. Also sprich, die Wartungskosten sind vermutlich niedriger. Ganz genau. Das ist natürlich die große Hoffnung. Das heißt, irgendwann wurden Kosten-Nutzen-Rechnungen aufgestellt und hat gesagt, okay, obwohl natürlich die feste Fahrbahn mindestens um ein Vielfaches teurer ist als der Schotteroberbau, möchte ich das dadurch kompensieren, indem ich dann weniger Instandhaltungsaufwand habe. Die feste Fahrbahn, die blickt auf eine Historie zurück von maximal 40 Jahren bei der DB. Und der Schotteroberbau mittlerweile auf knapp 180 Jahre zurück. Das heißt also, der Schotteroberbau, da hat man schon sehr, sehr gute Erfahrungen. Man sagt natürlich, dass die feste Fahrbahn auch eine höhere Liegedauer hat als tatsächlich der Schotteroberbau. Ob es jetzt tatsächlich so kommt, stellt sich die Frage, weil Sie wissen das, Beton ist natürlich auch nicht komplett unanfällig. Ja, ja. Das heißt also, auch wenn ich die Elastomere dann so dick einbaue, nichtsdestotrotz sind die dynamischen Belastungen da. Und wenn ich dann einmal Abplatzung im Beton habe, die Witterung, der Witterung ausgesetzt habe, kann ich davon ausgehen, dass ich Risse einstellen und so weiter. Ja. Nichtsdestotrotz geht die DB davon aus, dass die feste Fahrbahn eine Liegedauer von circa 60 Jahre hat und der Schotteroberbau eine Liegedauer zwischen 25 und 30 Jahre hat, je nach Belastung des Oberbaus. Und wenn man jetzt noch dazu rechnet, dass natürlich der Instandhaltungsaufwand bei der festen Fahrbahn geringer ist, dann würde sich das rechnen. Was bis jetzt noch nicht großartig erprobt ist, wenn jetzt mal die 60 Jahre rum sind und die feste Fahrbahn erneuert werden muss, wie groß ist der Aufwand des Abbruchs, des Umbaus, des Neubaus? Also das sind noch einige Faktoren, die tatsächlich noch nicht bis zur Gänze ausgereift sind oder zu Ende gedacht sind. Nichtsdestotrotz muss man ganz klar sagen, dass die DB sagt ganz klar, Strecken, die schneller gefahren werden oder Entwurfgeschwindigkeit bei 300 km/h liegen, die werden bei der DB auf feste Fahrbahn gebaut. Ingolstadt, München zum Beispiel oder Köln-Rhein-Main. Die Strecke ist mittlerweile 12 Jahre in Betrieb, komplett feste Fahrbahn von Köln nach Frankfurt. Ist mir gar nicht aufgefallen. 2001 wurde die gebaut, richtig, und die ist komplett auf fester Fahrbahn. Und das ist der große Unterschied dahingehend. Okay, die Schienen kommen ja in Stücken. Weiß ich nicht, wie lang so eine Standardschiene ist. 120 Meter in der Regel. Okay, und die wird dann verschweißt. Und die wird dann vor Ort verschweißt. Das war natürlich auch nicht immer so. Das heißt also, früher, da war man schon froh, wenn man Schienenlänge von 30 Meter hatte. Und dann war es dann 30 Meter. Oder fangen wir nochmal vorne an. Früher gab es ja nicht das lückenlos verschweißte Gleis. Das gab es nicht. Dieses Klack-Klack kommt da genau daher. Richtig, das kommt daher. Warum? Weil ich dann tatsächlich also 30 oder beziehungsweise 60 Meter tatsächlich eine sogenannte Stoßlücke habe. Diese Stoßlücke, die hat man deshalb gemacht, weil man gedacht hat, wenn ich das Gleis lückenlos verschweiße, ist das Gleis mit der Beschaffenheit nicht in der Lage, die auftretenden Längskräfte, die zum Beispiel durch Temperaturunterschiede dann auftreten, aufzunehmen. Und verbiegt sich dann möglicherweise. Ganz genau. Und es verformt sich. Ja. Es gibt dann Gleislagefehler, würden sich dann einstellen. Deshalb hat man seinerzeit gesagt, okay, wir müssen Stoßlücken machen. Aber Sie haben es gerade schon gesagt, dieser berühmte Tatam, Tatam, Tatam. Ja. Das ist natürlich eine erhebliche Belastung auf diese Stoßlücke. Das heißt, diese Stoßlücke als solches oder das Stoßlückengleis ist sehr, sehr instandhaltungsaufwendig. Und das ist auch eine Folge der 50er Jahre, wo man gesagt hat, wir müssen jetzt den Oberbau höherwertig machen, damit wir diese hohen Geschwindigkeiten fahren können. Und wir versuchen mal, ob wir das Gleis tatsächlich lückenlos verschweißen können. Das waren Versuche, die man gemacht hat. Aber man wusste ganz klar, wenn ich jetzt natürlich so eine Schiene von 60 Meter jetzt aneinander schweiße, dann sind natürlich die Schienenausdehnungskräfte, die Längskräfte, die da auftreten, erheblich größer. Was kann der oder welcher Oberbau kann diese Kräfte dann aufnehmen? Es kann nur ein schwerer Oberbau, der wirklich mit dem Schotter fest verbunden ist, der ist dann in der Lage, tatsächlich diese Kräfte aufzunehmen. Man muss wissen vielleicht, der Schienenausdehnungskoeffizient beträgt 0,000115 pro Meter Schiene pro Grad Schienentemperatur. Okay. Das heißt also, im Durchschnitt haben Sie, ich sag mal, in schönen Sommertagen Temperaturschwankungen von plus minus 30 Grad. Ja. Pro Meter Schiene, 120 Meter Schienenlänge ist eigentlich die Regel. Dann kommt schon was zusammen, dann haben Sie eine Schienenauslängung von knapp 40 Millimeter. Und diese Schienenauslängung, die wollen Sie natürlich nicht haben, die dürfen Sie nicht haben. Und also gehen diese 40 Millimeter natürlich in die Kraft, in die Längskraft des Gleises über. Und da muss der Oberbau so beschaffen sein, dass er diese Kraft dann aufnehmen kann. 40 Millimeter ist richtig viel. Ist schon viel. Also ich müsste ausrechnen, ich glaube 34, 37 Millimeter. Könnte man ausrechnen. Klar. Ja. Ist was für die Hörer vielleicht. Ja, genau. Genau, okay. Und aber heute werden alle Gleise immer verschweißt? Auch in der Regel ja. Also es gibt nur wenige Gebiete, und zwar spricht man da von sogenannten Gebieten, wo der Untergrund selber nicht unbedingt lagestabil ist. Denken Sie zum Beispiel bis vor vielen Jahren, das Saarland ist ein klassisches Bergbauabbaugebiet oder das Ruhrgebiet. Und da hat man natürlich gesagt, ja, der Untergrund, der kann sich auch unregelmäßig setzen. Und wenn ich jetzt tatsächlich Setzung im Untergrund habe, dann habe ich natürlich ungünstige und unkontrollierte Spannungsverhältnisse in meinem Oberbau. Ja. Also hat man gesagt, die kann ich besser kontrollieren, wenn ich Stoßlücken einbaue. Also in diesen Gebieten, wo ich wirklich ungünstige Untergrundverhältnisse habe oder mit unregelmäßigen Setzungen zu tun haben, da wird heutzutage noch tatsächlich Stoßlücken eingebaut. Es gibt noch ganz wenige im Saarland und wenige im Ruhrgebiet, aber ansonsten ist die Regel tatsächlich so, dass man mittlerweile lückenlos verschweißt. Okay. Ich glaube, der letzte Punkt, den man noch über das Gleis an sich sagen kann, ist dann die Befestigung der Schiene an den Schwellen, und das wird verschraubt, geklemmt oder wie nennt man das? Ganz genau, sowohl als auch. Es gibt, wobei bei der DB gibt es eigentlich hauptsächlich nur verschraubte, ob jetzt die Verschraubung eine Klemme ist, das heißt eine sogenannte Spannklemme, ein Federbügel im Prinzip, oder klassischerweise eine Klemmplatte, das ist unterschiedlich. In vielen anderen Ländern, da wird zum Beispiel benachbartes Ausland, Frankreich, Italien und alles, was es da gibt, Niederlande und so weiter, da gibt es tatsächlich Klemmsysteme. Das heißt also, da gibt es keine Schraube mehr, die die Klemme mit der Schwelle auf dem Schienenfuß befestigt, sondern es wird ein Klemmsystem, wo tatsächlich die Rippenplatte, welche gegebenenfalls mit der Schwelle befestigt ist, oder die Unterlagsplatte, die mit der Schwelle befestigt ist, kommt nur eine Spannklemme, wird dann drauf geklemmt, also geschoben. Da gibt es keine Schraubenverbindung mehr dazwischen. Da gibt es momentan sogar hier auf der Rheinstrecke Versuchsabschnitte, wo die Bahn jetzt auch sich den Oberbau gerade versuchsweise anschaut und guckt, ob das auch für die Bahn vielleicht eine Alternative ist und das bei der DB tatsächlich auch als Regelbauart eingeführt wird. Aber ansonsten ist es so, dass es tatsächlich in der Regel, spricht man von verschraubten Schienenbefestigungen und natürlich Schwellenbefestigungen. Ich muss einmal die Schiene mit der Unterlagsplatte, die kann dann gestaltet sein, wie sie auch will, oder und natürlich auch die Unterlagsplatte mit der Schwelle verbinden. Über die Unterlagsplatte haben wir nicht geredet, oder? Also, die Unterlagsplatte gibt es eigentlich hauptsächlich nur bei, es gibt natürlich auch Betonschwellen. Bauarten gibt es, wo ich eine Unterlagsplatte, die gehört dann halt zu den Befestigungsmitteln. Okay. Und diese Unterlagsplatte ist mit der Schwelle verbunden, geschraubt, und die Schiene ist mit dieser Unterlagsplatte verschraubt. Warum hat man nochmal diesen Zwischenschritt, statt einfach nur die Schiene mit der Schwelle zu verschrauben? Das sind ältere Bauarten. Ach so, okay. Das sind dann ältere Bauarten heutzutage, wie zum Beispiel eine Standardschwelle bei der DB heißt B70, Betonschwelle B70. Und da ist es so, dass es mit der einen Schraube tatsächlich die Spannklemme auf der B70, dann da gibt es keine Unterlagsplatte mehr dazwischen. Okay. Also es gibt da wirklich mannigfaltig unterschiedliche Befestigungsarten, Oberbauarten. Blöde Frage, wird da einfach ein Gewinde in den Beton reingetreten? Nee, kann ich nicht sagen. Ein Dübel, der dann eingegossen wird mit der, wenn die Schwelle hergestellt wird, wird dann dementsprechend der Dübel, und in diesem Dübel wird dann die Verschraubung reingemacht. Okay. So wie man es von zu Hause aus kennt, ein Dübel in der Wand, nur das wird halt mit vergossen. Ja, okay. Okay. Und der ist dann aus irgendeinem Material, in das ich die Schraube halt reinfressen kann, sozusagen. In der Regel Kunststoff. Ja, okay. Früher, ganz ältere Schwellen, die hat man tatsächlich mit Holzdübel versucht, aber das Holz ist nicht dauerhaft haltbar gewesen. Dann gab es flächenweite Schwellendübel, Erneuerungsmaßnahmen, da musste dann der Holzdübel da rausgekratzt, rausgebohrt und rausgekratzt werden, durch einen Kunststoffdübel ersetzt werden. Aber mittlerweile sind das alles feste Kunststoffdübel. Okay, dann sollen wir noch mal ein bisschen über sozusagen die Anforderungen an ein gutes Gleis, welche Eigenschaften muss so ein Gleis haben, reden. Was mir einfällt, es sollte auf jeden Fall mal gerade sein, also außer es ist eine Kurve. Ja. Aber prinzipiell soll es erstmal gerade und ohne seitliche Ausstellungen sein. Ja, dann muss ich sie sofort verbessern, weil im Eisenbahnoberbau spricht man niemals von einer Kurve, sondern man spricht dann von Bögen. Aha. Das heißt also, wenn man tatsächlich als Eisenbahnoberbau von Kurve spricht, dann outet man sich auch gleichzeitig als Nichtfachmann. Okay. Kleiner Tipp am Rande. Also man spricht da von Bögen. Okay. Alles, was Kurven sind, sind im Eisenbahnoberbau Bögen. Okay. Ganz genau. Das ist ganz genau richtig. Das heißt also, am liebsten wäre der DB oder Eisenbahnverwaltung, dem Betreiber, wäre es natürlich am liebsten, ich hätte ein gerades Gleis. Warum? Weil ich natürlich in einem geraden Gleis die höchsten Geschwindigkeiten erreichen kann und die günstige Abnutzung sowohl für das Fahrzeug als auch natürlich für den Oberbau habe. Aus topografischen Gründen, wenn Sie sich die Rheinstrecke hier mal angucken, dann geht es einfach nicht, die gerade dann einzubauen. Das heißt also, Sie sind gezwungen, Bögen einzubauen. Von dem Übergang, von der Geraden in den Bögen hinein. Und egal, was für ein Trassenelement Sie einbauen, man spricht davon verschiedenen Trassenelementen. Die Gerade ist ein Trassenelement, der Bogen ist ein Trassenelement, der Übergangsbogen ist ein Trassenelement und so weiter. Die Weiche ist wieder ein Bestandteil des Oberbaus, die ist weniger mit dem Trassenelement. Beim Trassenelement sprechen wir, wenn wir geometrische Anforderungen. Okay. Die Gerade ist eine Geometrie, der Bogen ist eine Geometrie und so weiter. Das heißt, unabhängig davon, welches geometrische Trassenelement Sie einbauen, ist die Forderung natürlich, dass die Gerade eine Gerade ist. Dass der Bogen den Radius hat, der dafür auch vorgesehen ist. Dass der Übergang Bogen, also der Übergang zwischen der Geraden und dem Vollbogen, dementsprechend natürlich der Form entspricht, die er auch haben muss. Das heißt, genau das, was, wie Sie schon gesagt haben, eine Lagestabilität, eine innerhalb der vorgesehenen Toleranz liegenden Maßhaltigkeit des Gleises ist gefordert, unabhängig dessen, welche geometrische Form ich habe. Ganz genau. Und das ist das Schwierige. Das ist das Schwierige und das ist auch das, was auch regelmäßig inspiziert wird, kontrolliert wird, weil das natürlich über die Qualität, über die möglichen Geschwindigkeiten dann Aussage hat, je besser mein Gleis liegt, das heißt in der Lagestabilität, sprich also in der Unverformtheit liegt, desto höher kann ich natürlich fahren. Warum? Weil es natürlich nehmen Sie einfach nur eine kleine Gleissenke. Eine kleine Gleissenke, die tatsächlich dann mit dem Gleis befahren wird. Diese Gleissenke macht dann mit dem Fahrzeug, unabhängig, das können Sie jetzt mit dem Auto genauso vergleichen, wenn Sie im Schlagloch fahren, haben Sie dann dementsprechend ein aufschwingendes Fahrzeug. Dieses aufschwingendes Fahrzeug führt zu erheblichen oder erhöhten dynamischen Belastungen. Diese dynamischen Belastungen führen wieder zu einer Verschlechterung des Oberbaus. Ja, das schaukelt sich sozusagen gegenseitig auf. Wenn es mal anfängt, hubbelig zu sein, wird durch... klar. Ganz genau. Und deshalb gibt es da auch ein klares Beurteilungsverfahren bei der DB und bei vielen anderen Bahnverwaltungen auch. Bei der DB spricht man von einem sogenannten SR-Beurteilungsverfahren. Mhm. Dabei steht das S für die Störstelle im Gleis und das R für die Reaktion des Fahrzeugs, welches dann die Störstelle befährt. Und Sie können sich vorstellen, am Beispiel einer kleinen Gleissenke, diese kleine Gleissenke erfasse ich mit meinem Messfahrzeug und ich kann dann auch sehr gut abschätzen, wie entwickelt sich diese Gleissenke, weil ich genau weiß, es wird sich mit der Zeit tatsächlich verschlechtern. Jetzt lege ich Kennziffern fest und sage, wenn die Gleissenke tatsächlich diesem Wert entspricht, dann muss das Gleis wieder instand gehalten werden. Dann kommen wir also zum Zuge und würden das Gleis dann dementsprechend mit unseren Maschinen wieder bearbeiten, instand setzen. Okay. Die sich eingestellten Gleislagefehler wieder korrigieren. Nochmal ganz kurz, also wir haben quasi die Richtungsstabilität, also quasi die Links-Rechts-Korrektheit. Ja. Wir haben die oben-unten. Die Längshöhe, ganz genau. Genau, das sind die Dellen, von denen wir gerade geredet haben. Ganz wichtig natürlich noch die gegenseitige Höhenlage. Das heißt also, Quasi die Neigung, wenn man so will. Die Neigung, ganz genau. Ja. Das heißt also über das Gleis hinweg, wie ist das Gleis jetzt in der gegenseitigen Höhenlage? Das heißt, ein gerades Gleis hat normalerweise keine Überhöhung, null, gegenseitige Höhenlage gleich null. Und Sie können sich natürlich vorstellen, ich möchte jetzt keine gegenseitigen Höhenlagefehler haben. Oder bei einem Bogen werden dann auch gerne Überhöhungen eingebaut. Und diese Überhöhungen sind dafür da, um tatsächlich die Fliehkräfte zu kompensieren und so weiter. Schwerkraftverlagerung. Und da soll natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel 100 mm Überhöhung geplant habe für den Bogen, soll sich natürlich nicht mehr Überhöhung einstellen oder weniger Überhöhung. Das sind die gleisgeometrischen wichtigsten Faktoren. Und einer ist dabei natürlich noch zu nennen, ganz wichtig, wie Sie es richtig gesagt haben, die Längshöhe. Man spricht also das Liniennivellement in der Längshöhe des Gleises, die Richtungsfehler, die gegenseitige Höhenlage. Und aus der gegenseitigen Höhenlage kann ja bei Gleislagefehler die Verwindung resultieren. Mhm. Und die Verwindung ist einer der wichtigsten und sicherheitsrelevantesten Parameter im Oberbau, in der Oberbaugeometrie. Weil ein Fahrzeug kompensiert durch die Dämpfung des Fahrzeugs eine gewisse Verwindung des Gleises bis zu einem gewissen Grad. Wenn das Gleis aber tatsächlich durch die gegenseitigen Höhenfehler sehr stark verwunden ist, dann könnte das eine Entgleisung zur Folge haben. Okay. Das heißt also, beim Befahren dieser Gleislagefehlers, dieses Verwindungsfehlers, würde sich das Fahrzeug dementsprechend verwinden. Soweit nicht schlimm erstmal, aber irgendwann lässt die Verwindung wieder nach. Das heißt also, schlimm wird es dann, wenn eine Achse wirklich oder ein Rad der Achse in der Luft steht, irgendwann wieder runterkommt. Dann habe ich Glück, wenn es wieder das Gleis trifft. Wenn ich Pech habe, geht es daneben. Ja. Und deshalb ist die Verwindung natürlich absolut sicherheitsrelevant. Mhm. Okay. Ich weiß nicht, wie man das bezeichnet. Die Menge an Höhe, die das Gleis nachgibt, wenn es belastet wird. Ja. Ist das auch noch so eine Größe? Also gibt es den Begriff? Nein, den gibt es nicht. Okay. Den gibt es nicht, natürlich, weil ich möchte eine gewisse Elastizität des Oberbaus möchte ich haben. Wie gesagt, bei der festen Fahrbahn wird durch die dicken Elastomere gemacht. Und beim Schotter sagt man, der Schotter, der Oberbau an sich ist schon eine gewisse Elastizität. Nichtsdestotrotz, dieses Verformungsmodul, dieses Verformungswert, den Sie haben, der wird nicht hinsichtlich des Oberbaus betrachtet, sondern schon vorher, sondern der wird im Unterbau betrachtet. Das heißt, es werden dann bei dem Aufbau eines Gleises Lastplattendruckversuche zum Beispiel gemacht oder es wird geguckt, wie fest, wie robust, wie tragfähig ist dann der Untergrund. Natürlich stellen sich dann auch irgendwann mit der Zeit diese Pumpbewegung ein und die dürfen nur ein gewisses Maß haben. Aber diese Pumpbewegung ist ja auch gleichzeitig bei der Belastung des Gleises ein Längshöhenfehler. Okay, das heißt, der wird dadurch erfasst. Der wird dadurch dann dementsprechend erfasst. Okay. Vielleicht noch eine allerletzte Frage. Die Steigung hat jetzt nichts mit dem Gleisbau zu tun, sondern eigentlich eher mit der Streckenführung. Natürlich ist die maßgebend. Das heißt also, wir haben begrenzte Steigungen, Gefälle. 4 Promille, ne? Wir dürfen bei Hauptbahnen dürfen wir maximal 12,5 Promille haben. Okay. Das sind zum Beispiel auch Grenzwerte, Betriebsgrenzmaße nennt man die, die in der sogenannten EBO, das ist die Eisenbahnbau- und Betriebsordnung, geregelt ist. Diese Bau- und Betriebsordnung, die regelt den Rahmen, wie der Begriff schon sagt, ist eine Ordnung, eine Verordnung. Das heißt also, sie hat Gesetzescharakter. Das heißt, derjenige, der tatsächlich eine Eisenbahn bauen möchte und der sie auch öffentlich betreiben möchte, unabhängig ob mit Gütern oder mit Personenverkehr, der muss sich dann zumindest, das sind die Mindestanforderungen, an die sogenannte Eisenbahnbau- und Betriebsordnung halten. Und die sieht eine maximale Längsneigung des Gleises, unabhängig ob Gefälle oder Steigung, von 12,5 Promille vor für Hauptbahnen. Und für Nebenbahnen, das heißt also Nebenbahnen kann man jetzt nicht einfach nur klassifizieren bei der Geschwindigkeit. Ich kann nicht sagen, wenn alles bis 80 ist eine Nebenbahn, alles was größer 80 ist eine Hauptbahn. Da spielen mehrere Faktoren mit. Das heißt die Beschaffenheit des Oberbaus, der Signalisierungsstandard des Oberbaus. Das bezeichnet alles, was jetzt tatsächlich eine Nebenbahn ist oder Hauptbahn. Und bei Nebenbahnen dürfte ich eine Längsneigung haben von 40 Promille. Und 40 Promille ist schon erheblich, ist schon eine ganz schöne Steigung. Mhm. Mhm. Aber in der Regel alles, was Hauptbahnen ist, und man kann so über dem Daumen sagen, Regionalbahnen sind oftmals Nebenbahnen. Ja. Nicht immer, nicht allgemein immer, sondern es kommt wirklich ganz klar auf den Streckenstandard an und Gleisstand an. Aber nochmal, ich meine, der Gleisbauer, der ist ja, also die Steigung wird ja vor allem durch die Trasse bestimmt und die ist sozusagen vom durch die Topografie des Geländes hauptsächlich. Ja, genau, da ist dann zu spät. Wenn der Gleisbau richtig kommt, der kann da nichts mehr dran tun. Ja, ganz genau, richtig. Genau. Noch eine Frage zu Bögen. Mhm. Wer biegt die Schiene? Das macht direkt der Hersteller. Nein, die Schienen kommen in der Regel als gerade Schienen auf der Baustelle an. Auf der Baustelle. Und man sollte nicht meinen, wie elastisch so eine Schiene ist. Das heißt also, so eine Schiene ist tatsächlich sehr, sehr elastisch in dem nicht verbauten Zustand. Wenn sie natürlich verbaut ist, wenn sie verspannt ist mit der Schwelle, dann ist die tatsächlich wieder sehr robust. Das heißt also, sie wird wirklich auf der Baustelle gebogen. Das heißt, dem Gleisverlauf angepasst. Nicht gebogen, das ist der falsche Begriff, sondern sie wird dementsprechend angepasst. Mhm. Da gibt es dann irgendwelche großen Gleisbiegemaschinen? Oder? Man kriegt es auch, ich sag mal, mit der Hand hin. Man kriegt es auch schon mit der Hand hin. Natürlich, Sie müssen sich vorstellen, Sie müssen jetzt, wenn Sie die Schiene hier an diesem Punkt befestigen und Sie greifen die Schiene jetzt, die jetzt zum Beispiel an einem Bock hängt, an einem Schienenhebebock hängt, die würden Sie dann mit Leichtigkeit tatsächlich nach links und rechts, ich sag mal mindestens 50, 60 Meter, Zentimeter verschieben können. Als Mensch so? Als Mensch, ganz genau. Natürlich, Sie können sie nicht heben. Ja, wenn sie jetzt in einem Kran, in einer Katze, in einer Laufkatze hängen würde, dann können Sie die tatsächlich so verschieben. Okay. So elastisch ist tatsächlich die Schiene. Das heißt also, wenn man sozusagen einen Bogen erstellt, dann wird die Schiene an einer bestimmten Stelle festgeklemmt, dann wird sie ein Stück verbogen, wieder geklemmt, ein Stück verbogen, wieder geklemmt. Richtig. Ah ja, okay. Aber nochmal ganz kurz, ich meine, wir reden dann nachher noch über den Bauvorgang an sich, aber man sieht öfters diese großen Wägen, wo dann schon fertige Gleise drauf liegen. Die sind dann schon für den geraden Bau gedacht. Da wird dann nicht irgendwie dann noch was daran rumgebogen. Gleisjoche, man spricht dann von sogenannten Gleisjoche, die dann eingebaut werden. Meistens sind das so, weil auf so einem Wagen maximal 15 Meter Gleisjoche draufpasst. In der Regel sind es sogar nur 12 bis maximal 15 Meter, die da draufpassen. Mhm. Und diese Schienen, die da drauf liegen, das sind dann sogenannte Bauschienen. Mhm. Das heißt also, die Gleisjoche werden dann von dem Wagen genommen, aufs Stotter draufgelegt, hintereinander, werden dann mit Laschen und Zwingen werden diese Schienenstöße befestigt. Wenn das Gleis jetzt liegt, danach wird dann dementsprechend, und die kann man auch schon biegen, natürlich bis zu einem gewissen Grad kann man die auch biegen in diesem befestigten Zustand. Irgendwann müsste ich dann das Kleineisen lösen, damit ich sie noch enger biegen könnte. Und dann liegen die Schwellen mit den Bauschienen, die Gleisjoche liegen da, die Bauschienen werden nachher abgebaut und dann kommt tatsächlich die Langschienen bis 120 Meter oder maximal, es gibt dann Unternehmen, die maximal sogar schon 180 Meter Schienenlängen einbauen. Die sind dann in der Regel vorher oder auch danach werden die seitlich abgelegt und dann wird die Schiene einfach getauscht. Die Bauschienen kommen runter und die richtige Fahrschiene wird dann da drauf gelegt. Okay, da reden wir nachher noch mal im Detail drüber beim Gleisverlegen, da habe ich noch eine Frage dazu. Okay, eine Frage noch, dann geht es tatsächlich ans Eingemachte. Was für Radien hat man in Kurven typischerweise? Hängt natürlich von der geplanten Geschwindigkeit ab, schon klar. Aber was ist da typisch? Da gibt es überhaupt kein typisch. Okay. Vielleicht auch nochmal ein Hinweis auf die Eisenbahnbau- und Betriebsordnung. Dieser sagt, auf Hauptbahnen ist der kleinste einzubauende Radius 300. Das heißt, 300 Meter ist der kleinste einzubauende Radius auf Hauptbahnen. Bei Nebenbahnen dürfte ich sogar einen Radius bis zu 180 Meter einbauen. Okay. Und 180 ist schon sehr eng. Schnellfahrstrecken wie zum Beispiel die Strecke Hannover-Würzburg, die allerdings bis maximal 280 km/h befahren werden darf, die hat einen kleinsten Radius von 5.800, glaube ich, um die 5.000. Also ein kleinerer Radius als 5.800 darf bei diesen Geschwindigkeiten nicht eingebaut werden. Okay. So ein Radius Geislinger Steige zum Beispiel. Ja. Geislinger Steige bei Ihnen in Stuttgart ist Ihnen ein Begriff. Klar. Da gibt es natürlich auch Radien, die wirklich an der EBU-Grenze dran kratzen. 300er Radius, 312er Radius. Mhm. Ansonsten hier auf der Rheinstrecke, das ist wirklich absolut von der Topografie abhängig. Da haben wir so vom 500er Radius bis zum 2000er Radius alles vertreten. Und der Radius zusammen mit der Qualität des Oberbaus ist dann auch das, was die Maximalgeschwindigkeit maßgeblich bestimmt. Ganz genau richtig. Okay. Okay, dann reden wir mal ein bisschen über die Arbeit an und mit Gleisen. Ich habe das jetzt mal so strukturiert, dass wir quasi von der kleinsten Änderung zur größeren Änderung uns vortasten. Also wir fangen erstmal an mit Vermessung von Gleisen und dann ganz am Schluss bauen wir neue. Ne? Das mache ich so von der Struktur her. Gut, wir haben vorhin darüber geredet, dass die Anforderungen an gute Gleise halt eben die Links-Rechts-Stabilität, die Verwindung, die Querneigung und die Geradheit, Längsstabilität. Die Richtung. Richtungsstabilität, Richtungsqualität sind, genau. Das wird alles, da gibt es automatisierte Messverfahren genau. Dafür. Auch das ist bei der DB und bei den meisten Bahnverwaltungen ganz strikt geregelt. Das heißt also, jedes Gleis, jede Weiche im Netz der DB und natürlich auch die privat betreibenden Infrastrukturbetreiber, die sind dann gezwungen, in einem regelmäßigen Turnus tatsächlich die Gleise zu inspizieren. Es gibt den kleinsten Instandhaltungs- oder Inspektionsintervall, der beträgt für eine Schnellfahrstrecke zum Beispiel 3 Monate. Sie können also sicher sein, dass alle 3 Monate auf der Strecke zum Beispiel Köln-Rhein-Main mindestens ein Messzug fährt und das Gleis inspiziert wird. Mhm. Es gibt den größten Inspektionsintervall, der beträgt 18 Monate. Und diese 18 Monate könnte zum Beispiel eine Weiche sein, die in einem Nebengleis liegt. Aber spätestens alle 18 Monate wird jedes Gleis, jede Weiche im Netz der DB und bei anderen Bahnverwaltungen natürlich dann dementsprechend inspiziert. Gilt auch für Abstellgleise und Rangierbahnhöfe? Genau, gilt für wirklich alle Gleise. Mhm. Da muss man auch gucken, natürlich ist dann auch ein gewisser Inspektionsstandard dann festgelegt, was muss dann mindestens inspiziert werden und so weiter. Aber da gibt es jetzt nicht so große Unterschiede. Das heißt, diese Inspektion, die gibt natürlich Inspektionsergebnisse. Die sagt mir eine Qualitätskennzahl zum Beispiel. Ganz einfach gesagt, ich kann jetzt eine Summe, einen Durchschnittswert, eine Kennzahl bilden über die Anzahl der Fehler, über die Größe der Fehler kann ich eine Kennzahl bilden. Und diese Kennzahl sagt mir, dass gut, das Gleis ist sehr gut, gut, befriedigend, schlecht, mangelhaft. Und irgendwo dazwischen, wo es befriedigend, zwischen befriedigend und ausreichend ist, da muss das Gleis jetzt instand gehalten werden. Das heißt, es muss der Gleislagefehler, die Längshöhe, die Richtung des Gleises, muss messtechnisch erfasst werden. Es muss ein Vergleich von der Ist-Gleislage zur Soll-Gleislage hergestellt werden. Und dieser Unterschied ist eigentlich der Korrekturwert, den ich brauche, den ich zum Beispiel in meine Maschine, ich zeige da auf das Modell, ja, da steht eine. mit der Maschine dann wieder hergestellt wird. Okay. Oder wenn ich nicht in der Lage bin zu korrigieren, beziehungsweise wenn es nicht schlimm genug ist, um zu korrigieren, dann trage ich es in die LA ein und alle müssen da langsam fahren, mal so ganz vereinfacht. Ja, okay. Ja, eigentlich die Bahn möchte keine Langsamfahrstellen haben. Das ist mir schon klar, aber... ist natürlich selbstverständlich. Und jede Langsamfahrstelle soll natürlich auch irgendwann behoben werden. Ja, weil so eine Langsamfahrstelle, wie der Name schon sagt, muss langsam gefahren werden. Denn Langsamfahrt birgt natürlich wieder auch Verspätungsminuten. Ja, ja. Und Verspätungsminuten bedeuten Öffentlichkeitsaufmerksamkeit. Ja, ja. Und das möchte man natürlich definitiv nicht haben. Also ist natürlich vorgesehen, jeden Gleislagefehler, egal wie er sich gestaltet, irgendwann zu bearbeiten. Aber logisch. Da ist es bei Ihnen vielleicht auch, bei uns Privatleuten ist es auch so, man macht da natürlich auch eine Priorisierung. Was ist jetzt absolut priorisiert? Wie viel Geld, wie viel Budget habe ich noch zur Verfügung? Und von daher stellt sich so ein, dass es natürlich einen gewissen Bestand an Langsamfahrstellen gibt, weil man sagt, okay, ich kann mit dieser Langsamfahrstelle leben. Es gibt nicht zu viele Verzögerungen daraus. Oder anders, man sagt, diese Langsamfahrstelle, die muss jetzt ad hoc beseitigt werden. Aber in der Regel ist das so, dass diese Langsamfahrstellen oder andersrum, es dürfte gar nicht so weit kommen bis zur Langsamfahrstelle, sondern die Instandhaltung sollte so geplant werden, dass man ein Gleis wirklich betrachtet. Ich habe einen Wert, der liegt zwischen der Eingriffsschwelle und dem sogenannten SR100-Wert. Das heißt also vor Erreichen des sogenannten SR100-Wert. SR100 könnte man gleichsetzen mit 100% des Abnutzungsvorrates sind erreicht. Dazwischen plane ich jetzt meinen Instandhaltungsintervall ein. Und dann kommt es auch erst gar nicht zur Langsamfahrstelle. Nichtsdestotrotz laufen die Lokführer ja extra mit Büchern rum, wo die ganzen Dinge alle drinstehen. Genau. Also die Realität ist dann schon so, dass es die gibt. Das kann ich mir dann nur so erklären, dass Budget irgendwann zu Ende ist. Oder der logisch. Genau. Nee, ich wollte einfach nur den Bezug herstellen zwischen dem, was der Lokführer sieht und der Gleisvermessung. So ein Gleismesswagen, wie misst der die einzelnen Dinge? Also was kommen da für Messverfahren zum Einsatz? Es gibt in der Regel, sind das alles Initialmessverfahren für gewisse Parameter zum Beispiel, für die Spurweite, auch ein absolut wichtiges Thema, was wir bis jetzt noch gar nicht angesprochen haben, aber natürlich eines der wichtigsten Themen auch, die Spurweite. Ja. Das sind berührungslose Laserdistanzmessungen, die da eingebaut werden. Es wird gleichzeitig das Regellichtraumprofil mit Laser abgetastet und so weiter. Es gibt verschiedene Systeme. Was die Richtung oder die Längshöhe, da gibt es dann auch, wie gesagt, Initialmesssysteme oder es gibt auch Sehnenmesssysteme. Heißt, ich baue eine Sehne auf einen gewissen Messabstand ein und in der Mitte bzw. außermittig habe ich jetzt dementsprechend meinen Messwertgeber und der misst jetzt die Differenz, die ich dann tatsächlich habe von meiner Nullstellung. Und dann kann ich auch eine Aussage. Das trifft sowohl für die Längshöhe als auch für die Richtung zu. Ich hatte mir so überlegt, dass ja eigentlich jede Lok, die da fährt, automatisch immer mitmessen könnte. Dann hätte man immer einen aktuellen Stand. Aber das ist vermutlich zu aufwendig, was die Sensorik angeht. Ja, ist absolut aufwendig. Die DB, die betreibt eigene Messzüge. Natürlich gibt es auch einige Bahnbauunternehmen, die dann für die DB oder andere Bahnverwaltungen dann europaweit Messzüge dann hat. Da geht es von... Weil so ein Messzug, der sollte, das haben Sie richtig erkannt, das wäre eigentlich eine gute Idee gewesen, der soll natürlich den Betrieb nicht aufhalten. Genau. Das heißt also, der soll im Regelbetrieb, soll er eigentlich fahren. Das heißt, es gibt Messzüge, die bei zwischen 80 bis tatsächlich 140, 160 km/h während des Regelbetriebs tatsächlich die Gleise in den gewünschten Parametern dann dementsprechend aufmisst. Aber ich persönlich habe noch nie darüber nachgedacht, jede Lok darüber aus, damit auszustatten. Es ist aber sicherlich zu aufwendig, weil es ist die Messtechnik, die verbaute Messtechnik ist ja die eine Sache, aber das Ganze gehört ausgewertet, das Ganze gehört beurteilt und so weiter und so fort. Das heißt, da sind dann Leute auf dem Gleismesszug mit dabei. Also es ist nicht voll automatisiert, höre ich so raus. Nein, es ist nicht voll automatisiert. Okay. Sie müssen sich vorstellen, früher hat man zu so einem Messzug zum Beispiel Klingelzug gesagt. Die ersten Messzüge, die dann unterwegs waren, die haben in der Mitte des Messzuges, haben die einfach eine Schiffsglocke gehabt. Und jetzt können Sie sich natürlich vorstellen, wenn das Fahrzeug jetzt aufschaukelt, solange die Glocke nicht geläutet hat, dann musste man nichts machen. Ja. Und sobald sie natürlich geklingelt hat, die Glocke, dann war die Gleislage so unstabil. Deshalb so volksmundmäßig hat man dann Klingelzug dazu gesagt. Aber heutzutage ist natürlich absolutes Hightech da drin verbaut. Und es muss halt, wie gesagt, es wird aufgezeichnet. Wir aus dem Hause Plasser und Theurer haben jetzt ganz so aktuell für die Deutsche Bahn AG einen neuen Messzug ausgeliefert. Den haben wir jetzt letzte Woche ausgeliefert auf der InnoTrans. InnoTrans ist eine Messe für unter anderem auch für Infrastruktur. Und das ist ein Messzug, der zum Beispiel auch bis zu 140 km/h misst, der aber auch gleichzeitig eine Schwellendetektion hat. Heißt? Das heißt also, jede Schwelle, normalerweise, wenn Sie jetzt die Schwellen sich angucken wollen, ob es eine Rissbildung gibt oder Abplatzung der Schwelle oder, dann müssen Sie natürlich die Strecke begehen, manuell begehen. Ah, okay, verstehe. Und da haben wir tatsächlich eine Schwellendetektionsanlage drauf, die tatsächlich bei 140 km/h dementsprechend die Schwellen abfotografiert, abfilmt und dementsprechend natürlich muss das dann nachher, eine gewisse Automatisierung gibt es da drin, aber muss natürlich auch visualisiert vom einen Menschen noch mehr begutachtet werden. Neben den ganzen anderen Parametern, die ohnehin die gleisgeometrischen Parameter, die dann aufgezeichnet werden. Ja, okay. Deshalb ein völlig automatisiertes System ist es nicht. Es ist insofern automatisiert, dass Sie tatsächlich Kennziffern festlegen können und diese Kennziffern sind zum Beispiel Durchschnittswerte über die Fehler, über die Fehleranzahl, über die Fehlergröße und dann habe ich eine Aussage und dann kann ich mit einem Blick schon sehen, okay, jetzt muss ich da an der Stelle in diesen 400 Metern hat sich das Gleis so verschlechtert, ich plane mal für das nächste, übernächste Jahr plane ich jetzt eine Instandhaltungsanlage. Okay, okay, dann reden wir mal ein bisschen über die Instandhaltung. Der einfachste Mechanismus in dieser Hinsicht, habe ich was von Abschleifen gelesen. Oder hat das damit jetzt nichts zu tun? Ist das eine andere Geschichte? Nein, das muss man als Ganzes sehen. Das heißt also, die Schiene wird natürlich sehr, sehr stark beansprucht. Auch da gibt es, je schneller die Schiene, je höher sie belastet wird, sowohl von der Tonnage als auch von der Geschwindigkeit belastet wird, je mehr Verschleiß gibt es natürlich am Schienenkopf selber. Und der Schienenkopf, was gibt es da? Man spricht da von Riffelbildung, Schlingerbildung an der Schiene, die tatsächlich zu einer Müdung des Schienenstahls führen. Und diese Ermüdung des Schienenstahls, die kann nachher so weit gehen, dass sich dann Haarrisse bilden irgendwann mal. Und bevor ich das habe, diese Haarrissbildung, das heißt durch eine Schlingerbewegung, Riffelbildung oder Hatchecksbildung an der Schiene selber, wenn ich die nicht frühzeitig behandle durch schleiftechnische oder frästechnische Arbeiten, mhm. dann kann ich davon ausgehen, dass die Schiene tatsächlich irgendwann in kürzester Zeit nicht mehr gebraucht wird. Mhm. Wenn ich die Oberfläche der Fahrschiene allerdings bearbeite, schleiftechnisch bearbeite, kann ich davon ausgehen, dass meine Schiene selbst als Schiene, nicht als Gleis betrachtet, als Schiene natürlich eine längere Liegedauer dann hat. Und deshalb hat man erkannt seit einigen Jahren, dass es auch zum Teil eine präventive Instandhaltungsmaßnahme der Schiene durch Schleifarbeiten mhm. zum Beispiel durchgeführt wird oder Hobelmaßnahmen oder natürlich im schlimmsten Fall, wenn ich dann durch Inspektionsfahrten tatsächlich auch Riffel oder Headchecks oder an der Schiene oder dergleichen feststelle, dass natürlich dementsprechend die Schiene selbst schleiftechnisch bearbeitet mhm. wird. Der Gleismesszug erfasst ja dann eben auch genauso diese Oberflächeneigenschaften? Es gibt auch Messzüge, die dann dementsprechend die Oberflächeneigenschaften der Schiene tatsächlich erfassen. Mhm. Richtig, ganz genau. Aber so mit Röntgen irgendwie durch das Gleis durchgucken oder durch die Schiene durchgucken? Ultraschall wird dann auch häufig gemacht. Es gibt dann Ultraschall, handgeführte Geräte, die dann Ultraschall zum Beispiel in Weichen, da wird das auch gehört zum Instandhaltungszyklus, mhm. Zum Inspektionszyklus dazu, dass die Schienen in der Weiche zum Beispiel Ultraschall geprüft werden, Schienenstöße, Schienenschweißstöße werden Ultraschall geprüft, zum Beispiel von Hand. Oder es gibt auch fahrbare Fahrzeuge, die dann Ultraschallschienenprüfung machen. Und bei der Ultraschallschienenprüfung stellt sich natürlich fest, ob es da tatsächlich einen Riss gibt, den ich nicht erkannt habe. Und die werden dann auch klassifiziert. Ist es dann gravierend? Muss ich schnell was machen? Muss ich demnächst was machen? Ja. Oder sofort. Okay. Dann reden wir mal über die nächste Art des Reparierens, Instandsetzens. Also gibt es den Begriff Rollheben und Richten? Ja, Rollheben weniger. Es gibt nur Heben und Richten. Das heißt, unsere Maschinen zum Beispiel, klassische Gleis- und oder Weichenstopfmaschinen, da ist es ja so, dass sich jetzt tatsächlich Gleislagefehler eingestellt haben. Und diese Gleislagefehler, wie durch diesen Soll-Ist-Vergleich, den ich vorher mal erwähnt habe, das sind die Korrekturwerte. Das heißt, ich habe jetzt einen Wert und weiß ganz genau, die Schiene muss ich an dieser Stelle 20 mm heben und 14 mm verschieben. Und dann habe ich meinen Nullwert. Und wenn ich das Gleis dann 20 mm gehoben habe, 14 mm verschoben habe, dann möchte ich das Schwellenauflager, das heißt den Schotter unter der Schwelle, möchte ich wieder herstellen, stabilisieren. Mhm. Den Schotter, der soll darunter jetzt wieder stabilisiert, verdichtet werden. Das heißt, unsere Maschinen machen das in einem Arbeitsgang, die heben und richten das Gleis mit sogenannten Heberichtaggregate. Das ist in der Regel beim Gleis mit einer Rollenhebezange. Daher kommt der Begriff Rollhebe. Daher kommt der Begriff, ganz genau. Durch eine Rollenhebezange, die dann an der Maschine verbaut ist, wird das Gleis gehoben, gerichtet und dann mit dem Stopfaggregat wird es dann dementsprechend unter der Schwelle wieder verdichtet, der Schotter. Und natürlich auch noch der Schotter vor Kopf, weil ich habe jetzt natürlich die Gleislage geändert und der Schotter vor Kopf hat sich dann gelockert, der vor Kopf der Schwelle, und dann muss ich den natürlich auch wieder verdichten. Kriegen diejenigen, die durch Richten und Stopfen des Gleis wieder in die richtige Position bringen, kriegen die Daten automatisch von dem Gleismesszug oder ist dieser ein manueller Schritt? Nein, das ist vom Gleismesszug nicht, nein, sondern die bekommen die Daten, nachdem dann festgelegt worden ist, ich sagte gerade mal 400 Meter, in diesen 400 Meter müssen wir jetzt eine Instandsetzung machen. Ja. Dann geht entweder ein händischer, ganz konventionell könnte es ein händischer Messtrupp sein, der dann rausgeht, der hat dann die Trassenpläne des Gleises da und der sieht also die Sollwerte, nimmt tatsächlich die Istwerte auf, stellt die Verschiebewerte mit verschiedensten Messverfahren fest und aus diesen Messwerten gibt es dann die Korrekturwerte, womit dann die Maschine gespeist wird. Die werden in der Regel dann ans Gleis angeschrieben. In der Nacht kommt die Stopfmaschine, ein Vorwagenbediener sitzt auf der Stopfmaschine, der gibt die Werte in die Maschine ein und dann stopft die völlig automatisch. Das heißt, aber es gibt auch den elektronischen Weg, das heißt also, diese 400 Meter könnten genauso gut elektronisch messtechnisch erfasst werden mit verschiedensten Geräten. Wir haben dann Messzüge, die wirklich nur diese Messarbeiten dann vollziehen. Dann ist es so, dass dann Korrekturwerte digital erstellt werden. Der Bediener kriegt eine USB-Stick, eine Diskette. Mhm. Damit geht er jetzt auf der Maschine, speist den Computer der Maschine, vergleichbar mit einer CNC-Maschine. Ja. Da ist dann einmal die Geometrie des Gleises hinterlegt und die Korrekturwerte und die Maschine stopft dann nach den Sollwertvorgaben. Das heißt, der Gleismesszug, der sozusagen die Gleise sozusagen massenhaft misst, ja, das ist quasi die allgemeine Qualitätssicherung. Und wenn man dann da feststellt, hier gibt es ein Gleis, das ist von schlechter Qualität und wir brauchen jetzt hier eine Maßnahme, dann kommt eben der Stopf- und Richtzug und da wird dann aber nochmal im Detail vermessen und genau eingestellt. Und genau so ist es. Okay. Die Schwierigkeit dabei ist, warum wird das nicht gemacht? Weil das könnte man ja überlegen, warum wird das nicht gemacht? Es fährt ein Zug, der stellt einen Gleislagefehler fest, eine gleisgeometrische Aufzeichnung. Warum wird das nicht gemacht? Dass er tatsächlich jetzt daraus die Korrekturwerte, ja, generiert, könnte er machen. Weil zu dem Herstellen